Wir sind Kameraden aus See, drum melden wir mir den Abschiedskuss, seid tapfer, treu, wenn ich scheiden muss, und fahren wir heute hinaus. Wir kommen ja wieder nach Haus, wir stehen wie Felsen in Luft und Flee, wir sind Kameraden aus See. Wer lange nicht stolz und zu heute weht, ihr gilt unser Blut.